Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Als kurze Zusammenfassung, ich habe Bernd gerade gezwungen, ein bisschen zu arbeiten. Und hast du geguckt, was verstanden, was ich meine? Nein, mein Virenscanner blockiert meinen Rechner gerade. Ich suche eine Sekunde. Also, es ist ganz einfach. Da steht Piraten schärfen und alle Buchstaben sind groß geschrieben. So, 100, welche Nummer sagst du? 160 und dann die letzten, die vier, die davor waren noch. Das hat er wahrscheinlich deswegen gemacht, um das abzuheben von dem davor geschriebenen Pressemitteilung, weil das dann der eigentliche Titel ist. Wir können auch sagen, dass wir das bei Pressemitteilungen immer so schreiben. Aber bisher haben wir es nicht so gemacht. Also ist schon Kleinkram, keine Frage. Aber ich habe mir so, als der Mensch 2.0 dazu kam, um die Liquid-Podcasts zu machen, tat mir das irgendwie leid, dass der Till ziemlich lang gebraucht hat, bis er wirklich eigenständig einstellen konnte, weil es so für nichts Regeln gab und er für alles erstmal unser Input brauchte, damit er wusste, wie er es machen kann. Und das würde ich ganz gerne ändern. Also wenn das nächste Mal einer zu uns stößt, der da mitarbeiten möchte, dass man einfach sagen kann, pass mal auf, da ist eine Seite, da sind die Regeln und dann hast du wenigstens mal ein Richtmaß. Und wenn du dich nicht dran hältst, ist es auch nicht schlimm, aber zumindest hast du eine Hilfestellung. Ja, hört sich gut an. Gut, dann schreibe ich das da rein. Dann schreibe ich mal auf die Pressemitteilungseinleitungstitel. Titeleinleitungen sollten immer gleich sein. Das Wort Piraten ist das immer in Großbuchstaben oder nur manchmal? Nie. Doch. Also uns haben wir es bisher nie immer groß geschrieben. Oder erklär mir, was du meinst. Pressemitteilung 110. Die Pressemitteilung an sich ist klein geschrieben, aber das Wort Piraten ist groß geschrieben. Also erstens mag ich es nicht, wenn man mir widerspricht und ich mag es noch weniger, wenn dann jemand auch noch recht hat. Mist. Ja, stimmt, das recht. Fängt ja wieder mit dem Mimimi an hier. Na, also ich würde sagen, wir sind nicht die Linken, wir schreiben Piraten klein. Gut. Ja, aber wie gesagt, wenn das dann einer mal halt nicht richtig macht, dann kriegt er kein Parteiausschlussverfahren, sondern es soll ja nur eine Hilfestellung sein. Und wenn ich dann mal wieder so 2-3 Stündchen extra Zeit habe, irgendwie mal in einer etwas ruhigen Phase, wollte ich dann den Pirate Fitness dann nämlich ein bisschen weiter coden, dass zum Beispiel automatisch die Folgennummern vergeben werden, damit man sich da schon nicht mehr verhauen kann. Mir passiert das nämlich auch öfter, dass ich einfach diese blöden Nummern vergesse. Nicht, dass ich Fehler machen würde. Und neulich war deine Frau schneller als ich. Dann hatte ich die im Feedlister R eingetragen, hatte also die, weiß ich mal, 160, 761. Dafür war sie im Block schneller, sodass im Block 761 vor der 160 stand. Das war auch geil. Ja, habe ich abends mitgekriegt, hat sie mir ganz entrüstet erzählt. Aber ich dachte mir, deswegen werden wir das Krähennest nicht schließen. Weil nämlich im Feedlister sieht das besonders unschön aus, wenn man nicht so ein paar Regeln hat. Wenn man nicht nämlich dann Pressemitteilungen filtert und dann steht das einmal mit Piratenpartei NRW Doppelpunkt, dann mit Bindestrich und das setzt sich ja dann auch überall fort. Fällt dir noch irgendeine Regel ein, die wir mit aufnehmen sollten, so für die Textoptik? Ich habe Juristin geheiratet, weil ich keinen geraden Satz schreiben kann. Was fragst du mich sowas? Ich habe eine Intensivpflegerin geheiratet, damit sie mich reanimieren kann. So 40, ne, dann hat man ja irgendwann, ist ja die Risikogruppe, ne, die rückt ja näher. Solange sie gut abgesichert ist? Solange die Versicherungen bezahlen. Oder meinst du, dass es vielleicht gar nicht gut wäre? Risiko reanimieren? Ja. Ja, nein. Warum sollte man nicht reanimieren, wenn es richtig gut Geld gibt? Ja, eben, ich denke gerade drüber nach. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ihr euch kennenlernt. Ich weiß das nicht. Zumindest hätte deine Frau eine Strafverteidigerin, falls irgendwas sein sollte. Ich mache mir jetzt Sorgen. Aber ich habe ja gerade einen Schluck von dem Rotwein genommen, der ist ja gut fürs Herz. Du musst auch alles versauen. Ja, ich habe mal bei Quarks & Co. gelernt, dass da ist ja tatsächlich ein Stoff im Rotwein drin, den ich jetzt nicht benennen kann, der wirklich in der Tat gesund ist, in kleinen Mengen. Aber im Apfelsaft ist der viel kräftiger vertreten, also braucht man dafür auch keinen Rotwein trinken. Gut, da fällt dir nichts ein. Ich frage mich gerade, so inhaltlich, was wir Podcast planen, können wir gleich noch so bequatschen, was noch anliegt, aber im Prinzip passiert das ja eh im Tagesgeschäft. Das ist ja total Banane, das vorher zu besprechen oder das Donnerstags zu planen. Oder wie siehst du das, Bernd? Die grundlegenden Podcasts sehe ich so, da hast du recht. Genau, Top 4 Liquid Feedback. Okay, dann habe ich mal nachguckt, meine Frau ist schuld, also Britta sagte, hat ein iPad auf dem Schoß, die macht ja total viel mit dem iPad und sagt dann, ja, man kann im Krähennest, kann man ja die Folgen gar nicht anklicken, klar, weil der Flashplayer natürlich auf dem iPad nicht läuft, ist mir vollkommen klar und natürlich weiß ich drücke auf iTunes und dann lade ich den Podcast, man braucht das ja alles überhaupt gar nicht, aber das hat mir bewusst gemacht, dass es sicherlich eine ganze Menge Menschen gibt, also es gibt definitiv in Deutschland 7 oder 8 Leute, die ein iPad besitzen und auch wirklich die Krähennest-Sachen hören könnten, aber sie nicht hören können, weil sie einfach nicht mal wissen, dass ein iTunes auf dem iPad drauf ist. Oder es nicht bedienen wollen können, wie auch immer. Und deswegen habe ich in der Folge Ali Cologne einfach mal so einen Link rausgesucht. Ist der euch aufgefallen? Nein, aber ich suche ihn mal eben raus. Bitte? Tschüss. Viel Spaß, tschüss. Und füttern, egal, ich wollte ihm noch sagen, sie soll mir den Bob füttern. Ich bin dann auch weg. Das mit den Protokollen mache ich dann mal am Wochenende. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Da ist ja, auch die L. Okay, Ali Kolon. Was hast du denn da für einen Link rausgesucht? iPad oder iPhone? Genau. Im Prinzip landest du mit dem Link auch wieder auf der Liste, aber dann kann man auf dem iPad auch tatsächlich den Link sofort anklicken und sich den iPod in den Podcast auch anhören. Was du nicht kannst, wenn du auf unseren Flashplayer klickst. Da könnte ich jetzt sagen, was juckt es mich, wenn die Leute unbedingt ein iPad benutzen müssen? Nein, du hast recht, das ist Service. Wann hast du uns Spelunkencast mit L und Daniel dann gemacht? Hab ich nicht. Haben wir selber gemacht, oder wie? Nein, aber wir haben ja noch den Kaimi, der auch podcastet. Ah. Ja, der hatte mich so zwischendurch gefragt, ob man denn da einen Spelunkencast draus gemacht hat. Habe ich natürlich gesagt, mach mal. Hat er gemacht. Ich hätte nur noch sagen müssen, dass er noch Bierglas und Stimmengewirr noch einspielen kann. Ah, die Datei müsste es mir auch nicht, habe ich noch nicht. Irgendwer hatte mich mal darauf angesprochen, in welcher Kneipe wir da gewesen wären. Also es scheint sich sehr echt anzuhören. Ja, das habe ich auf so einer freien Seite mal gefunden. Wollen wir den immer mit einbauen, den Link? Dann würde ich ihn nämlich auch in den Pirate Feed Lister einbauen, dass er automatisch da angezeigt wird. Jo, mach mal. So, und du willst jetzt, dass nicht mehr gebildet wird, ja? Was möchte ich nicht mehr? Dass nicht mehr gebildet wird nach einer Stunde. Ja, damit meint Bernd, dass wenn wir einen Sitzungsfeed einstellen über den Pirate Feed Lister, dann hat sich der Blog bisher automatisch den Text aus dem Podcast-Feed gezogen. Aber der Link, den hat das Ding nicht mitgenommen. Das heißt, man muss dann immer noch später von Hand den Link eintragen. Deswegen habe ich gesagt, dann können wir lieber besser das Ganze eintragen. Dann ist alles gebündelt auch da und nicht so kleckerweise. Ist der Diogenes überhaupt da? Oder die Diogenes? Ich weiß es nicht. Doch, hat gerade geschrieben. Ah ja. Ich wiederhole das vor allem auch für die Aufzeichnung. Ach ja, wir machen ja das mit der Transparenz. Ja, ich fände übrigens toll, wenn wir in der ÖA auch mal aufzeichnen würden. Ich bin da immer früher weg und ich würde es mir gerne dann nochmal anhören. Aber das geht ja dann immer nicht. Regiomumble, ey. Eigentlich eine Standardveranstaltung, dass sowas aufgezeichnet wird. Ich weiß ja gar nicht, ob es da Bauer dabei war. Ja, hätte er machen können, ne? Aber haben wir alle nicht dran gedacht. Rückverlinkung. Haben wir eigentlich einen Link auf die Wiki-Seite zurück im Krähennest? Nochmal bitte, was haben wir? Also im Krähennest-Blog gibt es da einen Link vom Krähennest-Blog auf die Wiki-Seite? Auf die Wiki-Seite nicht, nein. Sollten wir einbauen. Wo wir es hinhaben? Da, wo du es für sinnvoll hältst, zum Beispiel. Ja, und dann würde ich dich noch was bitten, weil du dann jetzt ein bisschen schneller bist. Obwohl, das kann ich auch. Das erwarte ich von dir nicht, aber ich tue das. Ich werde meine Telefonnummer mit auf die Teamseite schreiben. Na, wenn du meinst. Ja, nicht meine private. Du möchtest die ganz normale Öffentlichkeitsarbeit Podcast, ja? Was meinst du jetzt? Den Wiki-Link? Die Wiki-Seite. Ja, genau. Quasi dahin. Ja. Schinden sich zu Tode, dann wird Tode eigentlich groß geschrieben, ne? Da haben wir heute richtig heftigen Kleinkram-Fu behandelt, ne? Ich könnte ja mal den jetzt so heißenden Kollegen Dieter McDeWitt mal eben rüberholen, weil der ja so einige gute Ideen hatte. Soll ich das mal eben tun? Ja, klar, mach mal. Ich habe WDR-Lokalzeit hier mit Altersarmut bei mir hier in Dortmund. Ja, ich habe die Lokalzeit Ruhr, ne? Na gut, dann kann ich es nicht gucken. Darf ich mal ganz unverschämt fragen, ob der Dieter für 5 Minuten abkömmlich ist? Wohin? Oben ins Krähennest, Öffentlichkeitsarbeit. Kannst du mich da reinziehen, weil ich habe hier nur so ein, bin nur über Handy drin und die finde ich, Das überschreitet meine Kompetenzen. Ich kann nur innerhalb des Krähennests schubsen. Ich versuche. Danke. Mir wurde gerade bewusst, dass wenn ich aufzeichne und den Raum wechsle, dass ich ja in dem anderen Raum aufzeichne. Soll vorkommen. Gut, dann hätte ich kommt jetzt er noch... Denn? Ja, er kommt, aber wir können ja schon mal weitermachen. Gut, ich habe meine Telefonnummer da jetzt noch mit eingetragen. Oh, jetzt guck mal mit dem Wiki. Ja, wo soll ich gucken? Auf die Krähennest-Seite, du solltest es sehen. Auf Impressum? Team Impressum schrägt die Wiki-Minis-Archiv, genau. Siehst du das? Ja. Schön. Und da ist unten das Krähennest im Piratenwiki. Und das sollte hoffentlich klappen. Warte mal, ich habe den Link noch probiert. Ja, oh, sieht gut aus. Genau, dann kannst du siehst ja direkt, dass ich das alles ein bisschen geändert habe. Auf der Wiki-Seite meine ich jetzt. Wieso du? Ja, weil ich das gemacht habe. Hat das nicht unser Wiki-Gärtner gemacht gehabt? Der hatte angefangen. Ja, aber zum Beispiel Sitzungsprotokolle. Bisher ist bei uns nie jemand hingegangen, hat die Sitzungsprotokolle brav ins Wiki gepflegt. Also habe ich dann nur den Link drauf gemacht im Pad. Mitmachen und Technikseite habe ich dann den Link genannt. Ja, passt schon. Wir sind ja auch keine offizielle AG im Prinzip. Wir berichten ja in der AG und da geht es cool. Ah, gut. Du findest immer eine gute Rechtfertigung. Das ist klasse. Ich lebe mit einer Juristin zusammen. Ah ja, ich vergaß. Sollen wir jetzt mal einfach spontan gemeinsam ins NRW-Liquid gucken und einfach uns mal so ein paar Inis angucken, ob wir da was berichten wollen oder jemanden einladen sollen? Ich würde einfach sagen, wir hauen uns auf die NRW-Mailing-Liste und da werden sich die Leute schon melden, wenn sie sich vorstellen wollen. Und vor allem, wenn ich mir überlege, ich habe momentan keinen Zugang zum NRW-Liquid, von daher wird es sowieso ganz schwierig. Okay. Ich hatte auch eigentlich die Technik angeschrieben, wo du sagst, ich muss gleich mal nach meinem Passwort gucken, ob da was jetzt gekommen ist. Dann schreib's dann bitte an die NRW-Mailing-Liste, aber dann müssen die Leute sich müssen sich nicht bei mir melden. Das ist Quatsch, weil die können ja genauso gut, du musst ja nicht unbedingt Liquid-Zugang haben dafür. Nur wenn, ist es natürlich von Vorteil. Sollen sich bei dir oder bei mir melden. Ja, aber das Problem ist, wir sollten uns überlegen, wenn jetzt wirklich 1000 Leute kommen, ich weiß nicht, wie viele Inis da drin sind, aber vor dem nächsten LP wird es wahrscheinlich mehr werden. Wir müssen die irgendwie dazu kriegen, dass sie die Scheiße selber aufnehmen. Nicht Scheiße, das gute Zeug natürlich. Also sagen wir so rum, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn jemand aufnimmt und wir veröffentlichen das. Das ist vollkommen okay. Das Problem ist nur, das machen nur einige wenige. Also ich glaube, wenn wir das jetzt anbieten, werden wir nicht überrollt. Okay. Mach's einfach mal. Im schlimmsten Fall sagen wir halt, wir schaffen es nicht. So einfach ist das. Wir machen jetzt aber nur NRW-Liquid, ne? Erstmal nur NRW-Liquid. Gut, mache ich dich. Also wenn wir das mal eben auch gleich ohne Vorlauf zu haben fürs Bundesliquid machen, ist das gleich ein bisschen mächtig. Ja, weil die Inge ist ja zum Beispiel auch schon auf mich zugekommen, ne? Das werde ich damit reinhauen und werde dann halt sagen, hier, so sieht das aus. Ingrid ist die von der, mit AK Altersarmut. Inge Schmidt-Bartelt, genau. Die Inge Schmidt-Bartelt, mit der würde ich ganz, ganz gerne mal sprechen. Aber die haben ja die haben gar nicht mal eine Mailingliste, wo man sich dran hängen könnte, ne? Die haben einen Twitter-Account. Ja, da kann man doch nicht diskutieren. Nein, aber da kann man sagen, dass du mit ihr diskutieren möchtest. Ja, aber sie ist ja nicht allein. Sie hat auch ihre Telefonnummer veröffentlicht. Finde ich toll. Aber gut, das muss ich ihr einfach selber sagen. Ich finde das. Das ist sicherlich keine böse Absicht, aber ich finde das sehr bedenklich, wenn ein Arbeitskreis nur erreichbar ist über eine einzelne Person, weil das ist so nicht richtig. Sie arbeiten ja der Piratenkap, der KV-Chef von Soest, der arbeitet daran, das ins Mammel zu bringen, und die letzte dass ihr mal alle aufnehmen müsst. Die letzte Sitzung wurde auch ins Mumble übertragen. Jetzt mal ganz nicht zu verstehen. Oh ja, ja. Weil wir haben gerade Pausen, jetzt konnte ich schnell aber im Rechner gehen. Und das, weil auf dem Handy ist es ganz furchtbar, ich finde den Raum nicht. Da sind so 14.000 Dinger, die in diesem Android. Ich jetzt habe ich gerade den. Das ist der Rechner, mit dem wir eigentlich das Streaming aufnehmen. Und deswegen mal ganz schnell, bin ich jetzt ganz mal schnell runtergesprungen, weil jetzt gerade 10 Minuten Pause ist. Dann sag mir mal eben kurz, wo seid ihr? Genau, was macht ihr denn gerade? Wir sind in Meinerzhagen auf der Veranstaltung zum Thema Kreisverbände kontra Büropirat. Kannst du mir die Aufzeichnung besorgen? Ja, ich schneide das mit. Ja, hält, gut gemacht, super. Okay. Die ist ein bisschen, die Qualität. Egal. Besser als gar nicht. Trägst du dich dann noch als Krennest-Mitglied demnächst ein? jetzt ist einfach so ein Versuch gerade mal. Kann ich gerne machen, aber ich werde auf keinen Fall mehr machen, als ich jetzt mache, weil... Das ist ja auch schon was. Also pass auf. Du hattest ja angedeutet, wie wir im Prinzip ein bisschen mehr Vernetzung machen können. Bist du da schon irgendwie einen Schritt weiter gekommen? Ich bin heute dabei, ganz viele Leute anzusprechen, um mir Social-Media-Kontakte zu erstellen. Also, weil es macht ja keinen Sinn, diesen Twitter-Account aufzumachen und dann nicht 5, 6, 7 Facebook-Accounts und Google-Plus-Accounts hinterhängen, ne? Okay, ich mache jetzt mal eben Folgendes. Ich stoppe mal eben meine Aufnahmen und starte sie neu. Sorry, war jetzt gerade so eine spontane Idee. Kein Problem. Ja gut, okay. Das heißt also, ich wollte mich damit auch, ich wollte mich da auch in Erinnerung bringen, dass mir das Vernetzungsding da sehr wichtig ist. Das heißt, du kommst einfach auf uns zu. Ja. Gut, dann warten also, wir auf dich. Wenn ihr Kontakte habt zu Leuten, die Facebook und Google Plus Seiten betreuen, dann sagt halt. Weil die brauchen ja im Endeffekt nur dann diesen Twitter-Account einzutragen, dass wir bei denen auf die Seite drauf posten dürfen. Ja, legen wir da jetzt schon mit los? Können wir machen im Endeffekt. Weil also du musst mir im Prinzip nur den Twitter-Account nennen und dass sie den dann eintragen. Wir machen einen auf und den tragen wir mal dann probehalber auf der Dortmunder Facebook-Seite und auf der Dortmunder Google-Plus-Seite ein und dann können sich ja immer mehr Leute zulinken. Dann kriegt ihr die Accounts, also die Account-Daten und könnt dann jedes Mal, wenn das Gerät gemacht hat, da drauf posten und dann erscheint das auf allen Facebook und Google-Plus dann automatisch. So machen wir es. Ich danke dir. Okay. Dann gehe ich mal wieder hoch. Wir geben dir wieder frei. Tschüss, Dieter. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Ja, gut, wenn wir Liquid Feedback uns heute keine INI angucken, aber beschließen, dass der Bernd arbeitet und eine Mail an die Mailingliste, ich abonniere sie auch tatsächlich nicht, schreibt, dann werden wir doch schon weiter. Ja, haben wir doch eben schon. Übrigens, hallo Solzken. Er schweigt. Sie. Sollen wir dann die kleinste Krähennest-Sitzung aller Zeiten damit beschließen? Nein. Dann erzähl. Wir hatten zwei große Themen heute auf Twitter schon, da sollten wir drüber sprechen. Was hatten wir auf Twitter? Zwei große Themen. Einmal das NRW am Ende von unserem Titel. Ja, stimmt. Stimmt. Also ich sage jetzt einfach mal so wie ich das einschätze. Also die Frage ist ja gewesen, ob wir auch Bundessachen machen wollen. Und ich finde im Moment einfach, wir sollten uns zwar nicht übernehmen, indem wir jetzt offiziell das NRW rausnehmen und sagen, wir sind jetzt ein Bundespodcast, was ja auch wieder Formalitäten mit sich bringen würde, sondern ich würde sagen, lass uns das einfach machen, da steht zwar NRW drin. Und wer auf uns zukommt, darf mit uns reden, oder wie war das? Ganz genau. So, und das ist ja genau heute der Fall wieder gewesen, dass jemand angefragt hat, ob wir sowas machen können. Naja, und ich finde ja auch, wir sind ja als NRW-Piraten ja auch Bundespiraten. Eben. Das bedeutet, wenn ich jetzt mir das Bundesliquid angucke als Beispiel und sehe da ein Thema, wo ich sage, hey, das ist interessant, dann können wir das genauso in NRW behandeln. Würde ich so sagen. Wärst du denn dafür, dass man vielleicht auf Dauer mal darüber nachdenkt, tatsächlich einen offiziellen Piratenpartei Deutschland Podcast zu machen? Ganz ehrlich? Ja, schon. Sonst mit drei Podcastern wird das eng. Jawohl. Also ich habe kein Problem, wenn wir anfangen bundesweit zu arbeiten, dann brauchen wir aus den anderen Bundesländern auch Leute. Wir sind gar nicht so föderalistisch. Jedes Bundesland hat wie überall den eigenen Landesverband, wie immer. Weil der die Diogenes gerade geschrieben hat, mit der Frage, wie fördergütig sind eigentlich die deutschen Piraten? Deswegen die Antwort darauf, weil der kommt aus Österreich. Transparenz und so. Also was machen wir nun? Ja, wir beantworten die Anfrage von heute einfach, wenn sie irgendwas veröffentlichen will oder einen Podcast machen will, kann sie das gerne tun. Wir machen das auf unsere Seite und dann kann sie das gerne bei sich im Landesverband verbreiten. Stimmt, das können die ja dann eh machen. Da wir ja niemanden abmahnen, weil er unsere MP3s verteilt, ne? Ja, apropos, da könnt ihr auch mal fragen. Also ich stelle die bei Archive Org immer unter CC-Lizenz, keine kommerzielle Nutzung, keine Veränderung. Würde ich so sehen, ja. Gut. Keine Veränderung, weil wir nicht wollen, dass der Sinn sich verändert. Ja, ich war mir halt nur nicht ganz so sicher, ob das mit dem Lied, was wir ausgewählt haben, ob das so möglich ist oder nicht. Ist mir jetzt auch nochmal beim 30. aufgefallen oder so. Sollten wir nochmal mit irgendjemandem drüber sprechen, glaube ich. Hast du irgendwie Kontakt zu der Juristin? Ja, aber die macht Straf- und Sozialrecht. Kann sie mal fragen. Ja, ein Jurist kann alles rausfinden. Der muss es nur tun. Ich hatte ja heute versucht, das so hinzukriegen, dass sie nur arbeiten muss. Jetzt stehe ich aber auch mit zwei Aufgaben im Pad. Mist, falsch gemacht. Haha. Gut, haben wir das auch einstimmen? Wir sind uns klar, ne? Müssen wir KI noch sagen. Ja, soll ich das mal da reinschreiben? Ja, schau es mal. Also im Prinzip ist das ja dann nichts Neues, haben wir ja bisher auch gemacht. Ja, jetzt machen wir es halt offiziell. Gut. Warum nimmst du nicht mehr auf? Mach, ich hab's nur wieder gestartet, damit ich die Stelle finde, wo ich das mit dem Urlaub rausschneiden muss. Warum musst du das rausschneiden? Hab ich doch gerade schon gesagt. Kandidateninterviews, genau. Ja, wir sind jetzt gerade bei Kandidateninterviews. Wir sind drei Podcaster und ich falle ja aus, da ich selber nicht Kandidateninterviews führen kann. Ich würde sagen, wir fangen schon mal damit an, dass wir eins anders machen. Wir gehen die Leute nicht aktiv an. Naja, sehe ich genauso. Meine Überlegung, warum ich das heute auch getwittert war, ich hatte auch am Wochenende Bundestagsbarcamp mit irgendwelchen Leuten aus irgendeinem anderen Landesverband gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welche. Wenn ihr das hört, gebt mir eure Namen, dann fügen wir sie auch ein. Ich möchte sie nicht für mich nennen. Für mich fällt der Name überhaupt nicht mehr ein bei den vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Die Frage war halt, je nachdem, wie viele Kandidaten man hat und wenn man jetzt mal optimistisch ist, wo 250 Kandidaten aufgibt, die sich aufstellen und die wirklich alle einen Podcast machen wollen und wir den 10 Minuten lang machen wollen, sind das, weiß ich nicht, 40 Stunden, die aufgenommen werden wollen und das ist viel Arbeit. Und von daher habe ich mir überlegt, ob wir nicht jetzt schon anfangen sollen, weil die ersten Leute ja schon verkündet haben, dass sie kandidieren wollen. Es gibt zwar noch keine offizielle Liste, aber dann könnten wir uns schon mal ansprechen und sagen, wir möchten die Aufnahme machen. Zweite Überlegung wäre dann die Veröffentlichung, da im Januar die Aufstellungsversammlung sein sollte, würde ich einfach sagen, wir hauen eine E-Mail raus nach dem Motto, wer kandidieren will und einen Podcast aufnehmen will, der kann uns ansprechen. Und zu Weihnachten wird das Ganze veröffentlicht. Wer danach noch kommt, kann gerne auch noch einen machen, aber das ist halt der Punkt, wer vorher da ist, hat dann die komplette Zeit von Weihnachten bis zur Aufstellungsversammlung, dass sein Podcast online steht. Somit hätten dann halt auch, weil es auch so viele Minuten werden könnten, die lieben Piraten aus Nordrhein-Westfalen Zeit, sich alles anzuhören und nicht eine Woche vorher dann 40 Stunden irgendwo im Tagesverlauf runterbringen zu müssen, wenn man denn 10 Minuten macht. Ja, also im Prinzip hast du schon alles gesagt. Auch die Zeit, die finde ich gut. Ich meine, wenn man dann länger machen will. Andererseits, wir haben ja das ja zur Landtagswahl mit den Kandidatengesprächen, ist das ja erwachsen aus meinem eigenen Podcast, wobei ich ja Gespräche geführt habe. Ich finde aber, dass man das jetzt auch durchaus ein bisschen bisschen kritischer machen kann. Ich würde sogar vorschlagen, wir machen das wirklich so, dass die Leute 3 oder 4 Minuten, also sie kriegen genau 10 Minuten Zeit, die können sich vorstellen und wir stellen x Fragen. 10, 15, was auch immer, da können sie darauf antworten, wenn die 10 Minuten rum sind und wenn mit den Fragen nicht durch sind, haben sie Pech gehabt, dann müssen sie sich kurz fassen. Ich würde das wirklich relativ strikt machen, damit alle die gleichen Chancen haben. Das wären dann klassische Kandidaten-Grillgespräche, sag ich mal, anders als wir es zur Landtagswahl gemacht haben. Genau, quasi ein Vorglühen fürs richtige Grillen. So ungefähr, ja. Wobei, die Fragen sollten vorher bekannt sein. Ich denke jetzt auch ganz offen drüber nach. Ich kenne ja dann die ganzen Fragen und hätte ja dann einen Vorteil. Das wäre blöd. Das heißt also, ich finde, die Fragen sollten, also ich will aber trotzdem ja mithelfen können, auch wenn ich selber keine Interviews führe. Aber nichtsdestotrotz, wir könnten ja auch schon mal die ganzen Piraten fragen, welche Fragen sollen wir den Kandidaten stellen? Ja, genau. Das wäre dann die andere Überlegung. Ich würde sagen 10 Fragen. Wir machen Aufruf. Die Leute sollen uns 10 Fragen zuschicken. Wir suchen dann absolut undemokratisch 10 Stück aus oder so. Jo. Und die stellen wir dann halt jedem. So soll man das machen. Warte, ich tippe das mal eben. Gibt es denn schon irgendwo eine Liste, wo sich Kandidaten eintragen können? Nicht, dass ich wüsste, aber ich denke, wenn wir jetzt an losmarschieren, geht's los. Deswegen würde ich, bevor wir das öffentlich machen, auch noch kurz mit dem Vorstand drüber sprechen, dass wir das machen wollen. Nicht, dass wir die eben querlaufen. Wann haben die denn ihre nächste Sitzung? Nächste Woche, aber ich werde gleich mal den Fitz antwittern, weil der Carsten Trojan hat kein Twitter, ne? Nee, hat er nicht. Dann twitter ich den Fitz an, dann... Also würde ich sagen, der twittert den Fitz an. Es gibt ja nicht einen Grund, warum der Vorstand sagen könnte, nee, wir wollen nicht, dass ihr Kandidatengespräche führt. Es könnte höchstens sein, dass der Fitz sagt, es gibt irgendwelche Gründe noch, warum das jetzt noch nicht machen sollte. Also du hast schon recht, den Vorstand damit einzubinden, ist eine gute Idee. 250 Kandidaten, das wird ordentlich. Aber die Zahl für diese Zahl ist nur rein geschätzt, ne? Die war jetzt rein von mir geschätzt. Ja, die sehe ich aber auch so. Ich habe mal geguckt, wie sich für den Landtag beworben haben. 186. So, und ich denke, da kommt noch ein ganz Nachschlag drauf, nachdem wir in den Landtag eingezogen sind. Ja, man kann ja jetzt so weich bei den Piraten ein Bundestagsmandat kriegen. Der, mit dem ich mich da unterhalten habe, oder die, mit denen ich mich da unterhalten habe, hat noch andere Ideen, dass man im Prinzip über die Mailingliste raushaut oder jedem mit der Einladung schon einen Zettel zuschickt. Die Einladung geht ja 2 Wochen vorher raus oder so, weiß jetzt nicht genau, was da für ein Format dahinter steckt, dass da eine Liste bei ist von allen Kandidaten, die sich bis dahin angemeldet haben, das halt auch vorher ganz klar sagen, wir schicken mit der Einladung diese Liste raus, wer sich bis dahin nicht beworben hat, steht nicht auf dieser Liste und da muss dann halt einfach sein, dass man schon bewerten kann, wenn man sich vorher die Podcasts anhört, die Wiki-Seiten anguckt, die Blogs schaut und was auch immer, dass man da sich schon mal vorher anschreiben kann, wie einem die Kandidaten gefallen haben. Das heißt, es gibt keine spontanen Kandidaturen? Doch, warum nicht? Aber die stehen nicht auf den Zettel drauf. Das ist ja nur eine Idee. So wie ich gerade gesagt habe, wir sagen, wir hauen am 23. oder 24.12. die Teile online. Wer sich bis dahin gemeldet hat, ist seitdem drin. Wenn einer danach kommt, kann er sich auch noch danach draufsetzen. Und wenn einer auf der Aufstellungsversammlung zu sagen, ich will auch noch, dann hat er halt keinen Podcast. Das muss man halt nur klar kommunizieren, damit die wissen, dass da eine Deadline ist. Ja, einverstanden. Das müsste man halt auch noch mit dem Vorstand abklären. Also das andere war jetzt mit den Listen, was wäre ja sowieso nur ein Vorschlag, aber das vom Krähennest. Weil der Carsten Trojan hatte ja gesagt, als wir das mit den Kandidaten Krähennest Landesvorstand gemacht haben, es muss jeder die Möglichkeit haben, das zu machen. Hallo Kaimi, du wirst viel Spaß kriegen. Fragen doch erstmal, wann er in Urlaub fährt. Wie ist denn sein Twitter, Nick? Weiß ich gar nicht. Alter, mir folgen plötzlich viele Leute. Mir folgt die Landesgeschäftsstelle Sachsen, warum auch immer. Ah, ich weiß warum. Ja, weiter. So, was machst du gerade? Tippen im Pad, Zeile 34, 35. Ah ja. So, fällt mir noch was ein? Ich für mich im Moment nicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir schnellstmöglich damit beginnen. Dann können wir bis... Ja, ich weiß nicht, was halt... Der fehlt noch. Wer fehlt noch? Der Veröffentlichungstermin. Wann ist denn ob die Ausstellungsversammlung? Die soll im Januar sein. Da ist doch heute über die Liste die Mail gegangen. Warte mal. Ich mache mein Outlook nicht auf. Dass die für Januar jetzt Bewerbung für die Lokalität suchen. Die hat Fitz heute gepostet. Ah, okay. Ich hatte irgendwie noch viel später im Kopf. Also das ist vor allem, wir brauchen ja die Listenkandidaten rechtzeitig vor dem Bundestagswahlkampf. Der Wahlkampf hat doch schon begonnen. Ja, irgendwie schon, ne? Die Piraten haben ihn quasi begonnen mit einer bestimmten Strafanzeige. Ursula mit der Rentennummer. Die ist ganz schön klein. Die Demo fängt jetzt auch an. Ich denke, der Wahlkampf ist eingeläutet worden. Ah, weiß noch nicht so recht. Das ist nicht die heiße Phase, aber trotzdem. Da muss ich ja wieder meinen Banner ans Haus hängen. Das ist schon so zerfleddert vom Landtagswahlkampf. Ja, fällt uns noch was ein? Ich würde sagen, der Rest, der kommt dann. Irgendwie hat es gerade bei mir gepinkt. Warum hat es bei mir gepinkt? Bin ich irgendwo erwähnt worden? Nee, was war bei mir? Ah, es hat bei dir gepinkt, okay. Bei dir pinkt. Ja, ich habe gerade getwittert, dass wir also gegen die GEZ-Haushaltspauschale eine INI einbringen wollen. Jetzt kommen schon die ersten Beschwerden von Hularius. Warum, wo? Habe ich nicht gesehen. Naja, hat ja, geschrieben, wollten wir das nicht. Mein Gott, jetzt kriege ich aber Retweets. Okay, sind wir fertig, dann stoppe ich die Aufzeichnung. Also mir fällt jetzt nichts Offizielles ein. Ja, mach zu. Tschö. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.